Ihr ruft mich dazu auf, Allah zu verleugnen und ihm das beizugesellen, wovon ich kein Wissen habe, während ich euch zum Allmächtigen und Allvergebenden rufe.